Geradezu berühmt unter Millionen schwarzhörenden Deutschen wurden drei satirische, szenische Sendereien der BBC. Zuerst die Frau Wernicke, geschrieben von dem emigrierten Schriftsteller Bruno Adler, gesprochen von Annemarie Hase, 28. Mai 1942. Na Kinder, da haben wir ja geschafft. Da sind wir ja nun glorreich am tausendsten Tag von dem ach so kurzen Blitzkrieg angelangt. Find ihr nicht auch, das muss ein bisschen gefeiert werden mit ein bisschen Musik? Einen richtigen Hofsänger habt ihr doch wohl sowieso schon lange nicht mehr gehört, was? Jetzt funken mir die Brüder mit ihrer Propaganda dazwischen. Da haben sie sich mal wieder zu Tode gesiegt. Das Führerhauptquartier meldet: Am tausendsten Tage des Krieges marschieren unsere glorreichen Soldaten. An. Da hat doch einer den Lautsprecher abgedreht. Was sagst du dazu? Das war der Herr Professor. Ja, Sie da, Herr Professor, im dritten Stock. Na also, dann scheinen wir ja Monk und Monk zu sein. Also, dann kann ich ja nur mit meiner Feier loslegen. Wer fängt an? Ihr mit dem Sechser runterschmeißen oder ich mit dem Singen? Na also, lasst mal, Kinder. Heute werde ich mal großzügig sein an diesem Tag und fange an. Ich singe also, meine Herrschaften, das neue Lied von die SS-Brigaden. Augenblick mal, Cujo, du stellst da gefälligst an der Ecke und stehst Schmiere. Wenn SS kommt, pfeifst du, verstehst du? Genauso wie immer. Einmal, wenn du Gefahr witterst, zweimal, wenn es brenzlig wird und dreimal gerade, wenn die Brüder flott um die Ecke biegen. Also, das Lied von die SS-Brigaden. Wir sind durch die ganze Welt marschiert, von Nordkap bis in die Berberei. Wir haben unsere Fahnen mit uns geführt und Handschellen war auch dabei. Na, ne, tun Sie mal nicht gleich den Kopf weg vom Fenster, Sie da im zweiten Stock, wenn ich von Handschellen rede. Ist aber bloß ein Lied, nicht? Und Handschellen waren auch dabei. Mit festem Schritt und Tritt. Reiße nieder oder reiße mit. Das war unser Lied und Schrei. Heil Hitler! Dankeschön, Herr Professor. Aber warten Sie mal noch ein bisschen. Das Lied ist noch nicht ganz zu Ende. Wir haben die ganze Welt zerfetzt. Vorwärts und hingehaut. Wir haben sie gebrannt und gespießt und gehetzt und die Weiber, die kreischten laut. Na, da gibt's ja nichts zu lachen, wenn Weiber vor Schmerz kreischen. Und die Weiber, die kreischten laut. Wir traten alles in den Dreck und marschierten über Leiber weg. Und es hat uns von nichts geraut. Heil Hitler! Na nu, siehst du, nu lacht keiner mehr. Na, das ist aber noch nicht alles, meine Herrschaft. Nu kommt noch eine dritte Strophe. Die singe ich aber leise. Das ist nämlich unsere Strophe, versteht ihr mir? Unsere Strophe. Wir sind von der ganzen Welt gehasst. Am tausendsten Tag des Kriegs. Die Hoffnung auf Sieg ist langsam verblasst. Am tausendsten Tag des Kriegs, da sind die Brüder schon.